Laut der Meldung der südkoreanischen Zeitung Pressen hielt die Bürgerversammlung für Solidarität mit den alten ehemaligen Trostfrauen der japanischen Armee in Südkorea am 1. Juni vor der Friedensmädchenstatue vor dem Rathaus der Stadt Gwangju eine Pressekonferenz ab und verurteilte die japanische Regierung, die mit dem verfälschten Bericht die zwangsweise Abführung der Koreaner beschönigt und die Ehre unzähliger Koreaner mit Füßen getreten hat.